herzlich willkommen im Namen des Kulturraums e.V. Zu der Veranstaltung, also einer weiteren Veranstaltung der Reihe Der Mann in der Revolte zur Kritik gegenwärtiger Männlichkeitsentwürfe. Heute zum Thema Der Hass der Männer auf Frauen in Schule. Bevor es losgeht, noch ein paar kurze Anmerkungen. Die Veranstaltung mit anschließender Diskussion wird diesmal hoffentlich in annehmbarer Qualität aufgezeichnet. Wo der Mitschnitt zu finden ist, werden wir auf bekannten Kanälen bekannt geben. Ich würde euch bitten, während des Vortrags nicht zu rauchen. Ihr seht, es sind eine Menge Leute hier und genau, damit die Luft einigermaßen frisch bleibt. Nächste Woche Donnerstag, 19 Uhr, ist der nächste Vortrag dieser Reihe mit Philipp Berg. Mit dem Thema hegemoniale Männlichkeit und völkischen Nationalismus. Hier links ist noch ein kurzer Hinweis, der ist der Büchertisch von der Buchhandlung Trift. Vielen Dank, dass ihr da seid. Die in heteronormativ geprägten Gesellschaften zuweilen in tödlichen Hass mündende Feindseligkeit gegenüber Frauen begegnet uns in der medialen Berichterstattung ungebrochen häufig. Die Verknüpfung von Sexualität, Macht und Gewalt in der männlichen Subjektkonstitution und somit eine Erweiterung um eine sozialpsychologische und subjekttheoretische Perspektive erörterte Rolf Bohl letzte Woche. Psychoanalyse, insbesondere die triebtheoretischen Grundlagen, liefern dabei einen besonderen Erklärungspotenzial. Weiblichkeit wird durch eine Mischung aus Lust, Angst und Neid zur Repräsentanz des grundsätzlich Anderen, welches insbesondere bei inneren und äußeren Krisen unbewusst als bedrohlich erlebt wird, analysiert. Diese Feindseligkeit richtet sich auch gegen Schwule, welche ebenso die männliche Integrität in Frage stellen und herausfordern. So stieg trotz zunehmender vermeintlicher Gleichstellung und rechtlicher Anerkennung homosexueller Lebensweisen im Jahr 2016 die Anzahl homophob motivierter Straftaten, wie beispielsweise zuletzt aus einer Anfrage des Bundestagsabgeordneten Volker Beck hervorgeht. Weiter an. Woher kommt dieser Hass und die Abwertung von Frauen und Schwulen? Wie hängen sie zusammen und was genau ist der Inhalt? Neben einer psychoanalytischen Herangehensweise sehen wir es zur Beantwortung der Frage als notwendig an, in der Verfasstheit der kapitalistischen Gesellschaft und ihrer Prinzipien nach Grundlagen zu suchen, wo dieser Hass sich reproduziert, seine Ausdrucksform ändert und zivilisatorisch gedeckelt wird, aber nicht aufhört und verschwindet. Wir freuen uns heute Abend, Andrea Thoman begrüßen zu dürfen. Sie ist als Sozialpädagogin tätig, schreibt unter anderem zu den Themen Feminismus und Kapitalismuskritik. Sie ist Autorin des Standardwerkes Feministische Theorie, Frauenbewegung und weibliche Subjektbildung im Spätkapitalismus und hat unter anderem an der Scherbentheorie mitgearbeitet. Jetzt an dich. Ja, guten Abend, danke für die Einladung. Ja, heute Abend soll es um den Hass von Männern auf Schwule und Frauen gehen. Das ist natürlich erstmal recht ein provozierender Titel. Es soll damit auch nicht gesagt werden, dass jetzt alle Männer Schwule und Frauen hassen, sondern dass es in der männlichen Subjektkonstitution angelegt ist und dass es Hass auf Schwule und auf Frauen, dass es auch miteinander etwas zu tun hat, zusammenhängt. Genau, darum soll es gehen. Und in letzter Zeit, denke ich, sind beide Themen auch wieder relevant. Es gibt zwar einerseits seit Jahrzehnten ja auch Liberalisierungstendenzen in der Gesellschaft. Wir in Berlin hatten lange Zeit einen sich offen bekennenden schwulen Bürgermeister und insgesamt sind auch in Politik und Popstars und weiter können sich als Homosexuelle outen und es ist jetzt nicht unbedingt für den Nachteil immer. Außerdem gab es Liberalisierungstendenzen auch, dass eben Homosexuelle eingetragene Lebenspartnerschaft eingehen können. Ja, so und diese Liberalisierungstendenzen auf der einen Seite steht aber immer wieder entgegen, was sie auch eben gesagt hat, dass die Gewalttaten gegen Schwulen eben auch nach oben gehen. Und wenn es gibt zum Beispiel eine Organisation aus Wuppertal, Medienwerkstatt Wuppertal, die hat mal versucht, einen Film zu drehen über Homosexuelle an Stuhlen. Die haben sich einfach hingestellt, zwei Männer, die sich da geküsst haben. Und das war eine wahnsinnige Aufruhr. Also dieser Film ist dann komplett eskaliert und so. Und also in dieser Widerspruch, ja, wie der so funktioniert, darum soll es ihm auch gehen. Dasselbe hat man auch bei Hass oder Hass auf Frauen und Sexismus. Gerade Donald Trump ist ja aufgefallen damit, dass er trotz seiner sexistischen Sprüche eben amerikanischer Präsident werden konnte. Ja, auch hier ist so die Frage, wie weit eben auch hier die Liberalisierung und Gleichstellung der Frauen, die es ja auf der einen Seite gibt, im rechtlichen sowie auch im wirtschaftlichen und andererseits eben Gewalttaten im häuslichen Bereich und eben sexistische Sprüche und so weiter und Übergriffe, die ja auch ja, jede Frau irgendwie kennt. Gut, ja, eine der Thesen zum Beispiel, dass es immer da hochkocht, wo es besonders emotional zugeht und wo Männer auch erstmal ihre Gefühle ausleben können, was sie sonst glauben, immer nicht tun zu können. Und deswegen habe ich aus einer schon etwas älteren Doku zu Homosexualität im Fußball ein paar Ausschnitte ausgewählt, die ich euch zeigen will. Stellten wir die Frage nach dem großen Tabu, Homosexualität im Fußball. Und wir bekamen sehr unterschiedliche Reaktionen. Nach wie vor gibt es kein Coming-out eines deutschen Profis. Und wir fanden heraus, dass das auch noch nicht wirklich empfehlenswert wäre. In einem Sport, in dem die Emotionen so unkontrolliert hochkochen. Und in einer Gesellschaft, die noch nicht so tolerant ist, wie sie oft dargestellt wird. Immerhin hat DFB-Präsident Theo Zwanziger das Thema zur Chefsache gemacht und offen bekannt, dass er ein Coming-out unterstützen würde. Kann ich Ihnen nur sagen, würde ich, weil ich das immer noch als eine Position sehe, die im Fußball auch weiter vermittelt werden muss, würden wir helfen. Also wenn mein Zeitplan es hergibt und ich würde es wahrscheinlich möglich machen, würde ich ihn sofort bei mir empfangen, um auch deutlich zu machen, zu sagen, jawohl, wir sind Freunde. Für bundesweite Schlagzeilen sorgte Christoph Daum in unserer ersten Dokumentation 2008 mit seinem Hinweis auf den Jugendfußball. Von Herrn Zwanziger irgendwelche Liberalisierungsgedanken einfließen sollten. Ich würde, wie gesagt, den Schutz der Kinder über jegliche Liberalisierung stellen. Daums Aussage verursachte nicht nur einen großen Medienwirbel. Fans probten in der homosexuellen Hochburg Köln den Aufstand. Empörung gab es auch in der Politik, von der FDP bis zu den Grünen. Also was Herr Daum da sagt, ist Vorurteil über Homosexualität. Was hätte ein schwuler Profi in Deutschlands Fußballstadien zu befürchten? In einer großen Fanumfrage versuchten wir, ein Stimmungsbild zu erhalten. Wie würdest du als Fan des FC Erzgebirge Aue reagieren, wenn sich herausstellen würde, dass ein Spieler im Verein sich als Schwuler outen würde? Als Schwuler? Oh, das wäre schlimm. Das wär Warum? Na, weil Schwule spielen keinen Fußball. Würde ich nicht akzeptieren wollen, weil ich gegen solche Leute was habe. Ich denke, es sind immer dieselben Leute, die damit ein Problem haben. Und da man im Fußball eben hier und da vielleicht auch ja, Leute haben, die, sag ich mal, nicht nur Schwule, sondern generell Randgruppen eben scheiße finden, dann haben die eben auch ein Problem damit. Es ist nicht ganz so das Schlimme, aber für Cottbus wäre es vielleicht das Problem. Weil unsere Fans, die sind halt ein bisschen anders als normale Vereine. Das ist jedem seine Meinung, seine Sache. Ja. Und mit dem muss man auch heutzutage einmal frei umgehen können. Und der, wo es nicht kann, der gehört nicht zu den richtigen Fans. Ein Sport, der so nah bei den Menschen, so tief in den Menschenmassen verankert ist, eine gesellschaftliche und politische Rolle spielen muss. Tanja Walter-Ahrens ist eine von Deutschlands führenden Aktivisten im Kampf gegen Homophobie im Fußball. Und auch Philipp Lahms klare Position findet mittlerweile Nachahmer. Er war der erste deutsche Spieler, der seine Meinung so deutlich vertreten hat. Die gesamte Gesellschaft sollte jeder mit dem Thema offen umgehen. Jeder ist ein Mensch und jeder hat seine Vorlieben. Und ich hoffe, dass ich doch den jüngeren Leuten auch zeigen kann, dass man mit dem Thema offen umgehen kann. Ich habe mich beim Philipp Lahm nochmal bedankt dafür, dass er die Arbeit gegen Homophobie unterstützt. Und dann hat er gesagt, er weiß eigentlich gar nicht, wofür er den Preis bekommt, weil er hat einfach nur gesagt, was er denkt. Und dann habe ich ihm einmal gesagt, ja, aber das ist ja schon was Besonderes im Zusammenhang mit Homophobie, weil es andere einfach nicht tun. Ein Vereinspräsident schüttelt ganz viele Hände. Das Erste, worauf geachtet wird bei einem Schwulen, ist, hat er einen festen Händedruck oder nicht? Oder kann man mit dem vernünftig reden? Und in dem Moment, wo es solche Begegnungen gibt, werden die betroffenen Herren alle feststellen, das sind alles ganz normale Menschen, mit denen man ganz vernünftig reden kann. Und dann ändern sich auch Einstellungen. Ich finde das phänomenal und halte es für enorm wichtig, weil es Themen sind, die lange Zeit im DFB gar keine Rolle gespielt haben. Ich glaube, es täte uns allen gut, wenn es ein Stück weit wirklich öffentlicher wird und wir Ängste abbauen, die da, ja nicht da sein müssen. Es ist keine ansteckende Krankheit und nichts kann passieren und keiner tut jemandem weh. Also von daher würde ich mir wünschen, dass wir alle ein Stück weit offener werden und ja. Jeder, der jetzt vielleicht auch sich dann nochmal das anschaut, den Mut findet zu sagen, okay, ich gehe den nächsten Schritt. Bei uns sind alle, alle sind relativ locker und auch intelligent und ich glaube nicht, dass da irgendeiner einen Vorwurf macht. Also man kann ja derjenige dann auch nichts dafür. Ich meine, es ist ja nichts Schlimmes, es ist ja keine Krankheit. Ich hätte damit kein Problem, solange ich nicht wirklich belästigt wird, weil das werde ich lieber von Frauen, aber das ist ja bei jedem anders. Das ist jeder seine Entscheidung oder so. Aber ich weiß nicht, jetzt im Fußball soll jemand da mit jemandem in die Dusche zu stehen, und weiß nicht, da ist das schon ein bisschen, ich finde schon, das ist ein bisschen komisch. Es gibt schwule Fußballspieler, wo ist das große Problem? Ich habe selber in meinem Freundeskreis Schwule oder Homosexuelle und finde das überhaupt kein Problem. Also mich interessiert nicht, was der eine für eine Sexualität hat. Ja, das erstmal so zu diesen Zitaten. Genau, was ich an denen so ganz interessant fand, war erstmal dieses, dass es zwar einerseits eben diese Liberalisierungstendenzen ja auch da zu finden sind, die sind zwar wirklich sehr klein, also ich meine, die Doku ist jetzt auch schon wieder 8 Jahre her oder sowas, aber einen geouteten Fußballspieler gibt es halt immer noch nicht, außer Hitzlsperger, der eben Ex-Profi war. Also es scheint immer noch nicht möglich zu sein oder wird auf jeden Fall nicht so eingeschätzt. Das, was Philipp Lahm angeblich Tolles sagt, ist ja auch wirklich sehr belanglos eigentlich, ne? Dass er sagt, ja, da soll irgendwie jeder offen mit umgehen oder so, nicht mal das Wort in den Mund nimmt. Also es ist halt doch nicht so liberal, wie es sich dann eben den Anschein auch manchmal gibt. Bei manchen gibt es aber ja nicht mal den Anschein, ne? Das ist ja in der Doku auch ganz schön zu sehen. Jetzt sagen wir mal bei Marcel Janssen zum Beispiel, ne? Ein Hamburger, ehemaligen Hamburger Nationalspieler. Genau, dass eben solche Sachen dann auch eben im Vorkommen. Ja, dieses ja, aber, ne? Immer ja, aber wenn ich, es ist mir egal, aber nur so lange, wie ich nicht belästigt werde. Ne? Das ist wirklich so ein Klassiker in dem Bereich, dass man irgendwie sagt, angeblich, weil man ja denkt, man muss tolerant sein, sagt man, nee, ich habe nichts dagegen, aber wenn es mich betrifft, trifft, warum auch immer, ne? Warum auch immer die belästigt werden sollten. Das ist ja so eine große Frage. Was denken die sich, warum sollten sie belästigt werden? Ne? Dazu kommen wir vielleicht später nochmal. Also eine meiner Thesen, warum es gerade im Fußball immer noch so stark homophob ist, ist eben die, dass es da vielleicht auch besonders nah dran ist, ne, an den Männern, dass eben Homosexualität da was ist, was eigentlich quasi in der Luft liegt. So, die umarmen sich ständig, ne, also dieses, klar, T-Shirt hochziehen ist mittlerweile eigentlich verboten, aber es hat eben tatsächlich auch solche sexualisierten Komponenten. Und da ist die Sorge, dass man vielleicht selber damit in Berührung kommt, eben nochmal besonders groß. Auch weil eben, wie der ganz am Anfang im Kommentar gesagt hat, da gehen die Emotionen eben besonders hoch. Und auch das ist was, ja, da scheint irgendwas Verdrängtes, scheint da nach oben zu kommen beim Fußball und kann da ausgelebt werden auf der einen Seite und muss deswegen, weil es ausgelebt werden kann, auf der anderen Seite aber auch besonders gedeckelt werden. Ja, aber warum muss das Homosexuelle überhaupt verdrängt werden an dieser Stelle? Warum kann es nicht einfach ausgelebt werden? Ne? Das ist ja die Frage. Die Doku gibt auch dafür schon einige Hinweise, warum es zumindest im Fußball nicht ausgelebt werden kann. Der eine Hinweis, der gesagt wird, ja, das ist ja ein besonders männlicher Sport. So. Also das ist hauptsächlich für Männer. Und Frauen haben da eigentlich nichts zu suchen. Und dann ist scheinbar ist eben, weil es männlich ist, haben da keine Frauen was zu suchen, aber eben auch keine Schwulen. Und dann fragt man sich, ja, und warum keine Schwulen? Ja, sind die keine richtigen Männer? Oder was meinen die eigentlich dann damit, wenn die sagen, das ist so ein besonders männlicher Sport und deswegen geht es nicht? Das kommt an anderer Stelle noch auf der Doku, wo ein brasilianischer Nationalspieler wohl ziemlich gemobbt, sagt man, glaube ich, in Neudeutsch ist, um der dann eben, nur weil das Gerücht in der Welt war, dass er eben schwul sein könnte, ja, riesige Probleme gekriegt haben. Und da war auch immer das Argument, ja, Brasilien und Sport ist besonders männlich, Fußball ist besonders männlich. Ja, aber so sieht es dann auch oft, die Aufklärung über Schwule sieht dann auch oft genauso aus. Ja, die müssen eben zeigen, dass sie besonders männlich sind. Der Conny Littmann, den ihr eben dann gesehen habt, dieser ist der ehemalige Präsident von St. Pauli, der macht das ja an dieser Stelle besonders deutlich. Ne? Der sagt halt so, ja, nee, wir müssen ja nur so zeigen, dass wir auch harte Männer sind, dass wir einen harten Händedruck haben. Ne? Wenn man ihn mit Uli Hoeneß da sieht, dann muss er auch zeigen, ja, nee, ich bin auch ein richtiger Mann. Damit reagiert eben Conny Littmann, der selbst offen schwul lebt, genau auf diese Vorwürfe, die er natürlich kennt. So, und dass Homosexualität mit Unweiblichkeit in Verbindung gebracht wird, ja, das weiß er natürlich. Und so kann man schon an dieser Stelle dann sehen, dass eben Homophobie und eben Hass auf Weiblichkeit zumindest eine Gemeinsamkeit haben müssen, ne? Weil dieses unmännlich sein, vielleicht weiblich sein, tuntig sein, das sind ja die Sachen, die besonders die eben immer wieder in Zusammenhang gebracht werden bei Homophobie. Damit wir uns das genauer nochmal angucken können, habe ich noch ein anderes Beispiel hervorgerufen, und das ist eine Studie, die ein Herrn Frank Lammerding gemacht hat zu Subjektkonstitution bei Jungs. Und er hat so Gruppeninterviews gemacht in dieser Studie. Und in diesen Gruppeninterviews, ja, hat er sich mit immer so Interviews mit Teenagern gemacht, pubertierenden Jungs, 13, 14, 15. Und zwar ist in Schulen gegangen und hat das in verschiedenen Schulformen. Bei den Jungs selber, das ist natürlich anonymisiert, wir wissen nicht, auf welche Schulform die waren. War Gymnasium, Hauptschule, Realschule. Genau, und diese Interviews, da würde ich euch jetzt den ersten Teil zu vorstellen. Genau, der Frank Lammerding hat den Jungs eben die Frage gestellt, wie werde ich zum Mann? Und da ist ganz Interessantes herausgekommen, was die sagen. Ja genau, da gibt es doch nichts zu diskutieren. Ist doch klar, dass wir jetzt noch jung sind und irgendwann Männer. Soweit wir nicht mehr in der Pubertät sind, sind wir halt Männer. Das wird man doch so ganz automatisch. Das war übrigens schon immer so und wird auch immer so bleiben. Genau, das macht die Natur doch von ganz alleine. Da können wir eh nichts dran ändern. Das ist wohl so, aber du musst natürlich auch etwas dafür tun, damit die anderen dich als Männer akzeptieren. Ja, aber was willst du denn da genau tun? Wie sollst du so genau wissen, was du tun musst? Das ist doch wohl logisch. Wenn du dir nichts mehr vormachen lässt und deinen Weg gehen kannst, dazu gehört eine feste Freundin, ein Job und all das Zeug. Vor allem aber, wenn die anderen merken, dass du deinen Mann stehen kannst. Vor allem, als einer stehen kann. Aber das heißt ja, immer wieder beweisen müssen, dass wir Männer sind. Ja, irgendwie schon. Irgendwie. Aber das sehen die anderen ja auch so optisch, meine ich. Nur aussehen wie ein Mann reicht trotzdem nicht. Beweisen musst du es dennoch. Und das ist doch auch eigentlich gut so. Denn das unterscheidet uns doch von den Frauen. Ich meine, die sind halt Frauen irgendwie von Geburt an, meine ich. Die müssen doch nichts beweisen. Außer, dass sie vielleicht Kinder kriegen können. Genau, und wenn sie es nicht können, ist der Mann ein Schlappschwanz. Und Sex müssen die ja auch nicht können. Das muss ja alles der Mann machen. Ja, denkt, das hätte er sich auch irgendwie ausdenken können. Das ist wirklich so quasi perfekt eigentlich, so, um so eine Subjektkonstitution zu beschreiben. Ja, weil das Interessante daran ist ja eigentlich, dass die zum einen dieser M ja irgendwie scheinbar ganz EM, dass der ja recht gut so nach argumentieren kann, was eben Männlichkeit auch eigentlich ist. So. Dass die anderen eben sagen, ja nee, das ist von der Biologie aus. Und dass dann aber gesagt wird, nee, Biologie, das reicht nicht. Sondern wir müssen auch zeigen, dass wir Männer sind. Sonst sind wir irgendwie keine Männer. Und damit, finde ich, hat er ganz gut sowas wie so Doing Gender und so Genderwissenschaften eigentlich relativ schnell so auf den Punkt gebracht. Also natürlich affirmativ, aber hier zeigt er eigentlich ganz genau auf, dass es tatsächlich keine biologische Kategorie ist. Klar, die glauben das zuerst. Und er sagt ja auch dann, ja, man muss es ja irgendwie auch zeigen, auch biologisch sein, das schon. Aber das reicht definitiv nicht. Ne? Weil wenn man nur einen Schwanz zu haben, ist nicht genug. Und dann wird ja nochmal ganz interessant, was es denn dann ist. Was das inhaltlich ist, was Männer eben ausmacht. Und da führt ja dieser EM drei Punkte eigentlich an. Drei Punkte, die auch normalerweise so in den Klassikern stehen. Das eine ist, Männlichkeit heißt Autonomie. So würde ich zumindest das interpretieren, dass man sich nicht man darf sich nichts vormachen lassen. Ne? So, dass man darf nicht irgendwie sagen, nicht alles nachsprechen und so, sondern man muss so seine eigene Meinung vertreten können. Das ist irgendwie Männlichkeit. Das zweite sind eben die Anforderungen an die bürgerliche Existenz, die dazugehören. Eben wie er schreibt, dazu gehört eine feste Freundin, ein Job und all das Zeug. Mit all das Zeug kann man meinen, ist wahrscheinlich irgendwie eher so Statussymbol oder sowas gemeint. Aber das kann man, dann ist auch Interpretationssache natürlich. Ganz, ganz lustig ist ja, dass er eben relativ schnell kommt, dass man seinen Mann stehen kann und dass der andere dann diese doppeldeutigen Witz da irgendwie macht. Und das finde ich irgendwie, das ist eigentlich klar, dass sowas irgendwie kommt, aber auf eine Art zeigt es natürlich auch, wie eng eben diese Disziplin und das, was man es erreichen muss, also feste Freundin, monogam werden, man darf halt nicht mehr irgendwie wild in der Gegend rumvögeln, ne? So, und klar, auch keine, nicht mit Jungs, das behandeln die aber noch an einer anderen Ebene. Aber genau, erstmal, man muss monogam werden und man muss sich so weit disziplinieren können, dass man irgendwie auch einen Job bekommt, ne? Indem man eben dann auch, kann man weiterdenken, auch seine Familie finanzieren kann und ernähren kann. Und dass dieses eben ganz eng gekoppelt ist, diese Vorstellung davon, seinen Mann stehen zu können, ganz klar verbunden ist, auch mit einer bestimmten Form von Sexualität, die man auszuleben hat. Dass man auch in der Sexualität eben der aktive Part ist, dass man sich nicht passiv gehen lässt, das kommt ja dann auch am Ende nochmal sehr deutlich. Dass die den Sex eben können müssen, also dass sie eben die Anforderungen spüren, sie müssen beim Sex eben dafür zuständig sein, für ihre Lust, aber auch für die Lust der Frau und überhaupt für alles, was dazugehört. Und dass das eben, wie man hier sehen kann, oder zumindest meine Interpretation, dass es auch da schon zu Neid führt, dass die Frauen angeblich ja nichts können müssen. Ne? Die Frauen müssen ja nur so rumliegen und sonst müssen sie irgendwie nichts tun. Und das wird natürlich hier sehr abwertend gesagt, aber andererseits hört man da schon auch einen gewissen Neid heraus. Ne? Ja, und diese Verachtung wird ja auch noch klar, zum Beispiel in dem Satz, genau, und wenn sie es nicht können, ist der Mann ein Schnappschwanz, also sie sind eigentlich immer schuld am allen. Und was daran natürlich auch stimmt und was eben das wahr ist, dass es natürlich gerade diesen Leistungsdruck eben auch gibt und auch in der Sexualität ja entwickelt. Ja, dann habe ich noch einen zweiten Teil von der Studie. So, da geht es nämlich darum, ob der schwule Mann auch ein Mann ist. Also die Frage, die wir eben gerade schon bei Corny Littmann eben hatten. Rein körperlich gesehen sind Schwule schon Männer, aber geistig sind die es ja auch. Nur, das macht ja eigentlich die Stärke des Mannes aus, die Potenz. Und das kann dann das mit den Frauen. Und das haben die dann nicht. Das kann doch eigentlich keiner verstehen, dass man darauf verzichten kann. Wenn du als Mann nicht mit einer Frau schläfst, bist du doch gar kein richtiger Mann. Doch, wenn du schwul bist, bist du kein Mann. Und warum nicht? Wenn du dich ficken lässt und rumläufst wie ein Weib, bist du doch kein Mann. Ja, aber dann ist er doch schwul und eine Transe. Stimmt, eine Transe ist schlimmer als ein Schwuler, wenn er sich ansonsten wie ein Mann benimmt. Genau, Transe ist für mich nicht mehr männlich. Ja, aber ein Schwuler ist doch auch nicht so ein richtiger Mann. Aber ein normaler Schwuler ist immer noch keine Frau. Ist vielleicht gerade so ein Zwischending. Ach ja, wollte ich gerade sagen. Ja, also haben sie sich echt ja richtig in Rage geredet, aber sie sind ja auch, also was man ihnen schon anmerkt, dass sie eigentlich total verunsichert sind, ne? Dass sie sich genau an der Stelle selber überhaupt nicht mehr wissen, was ist jetzt irgendwie Mann, was ist Frau, was ist eine Transe, was schwul, da kommen sie ja wirklich ins Schleudern. Wenn nur eins nämlich nicht stimmt, ne, und das finde ich auch das Interessante, wenn also nur eins dieser Zusammenhänge nicht mehr in ihr Weltbild irgendwie passt, dann passt es halt schon nicht zusammen und die Unsicherheit geht sofort los. Und ganz klar ist es ja, und das finde ich dann auch nochmal an dieser Stelle eben das Interessante, dass es eigentlich nicht darum geht bei dem Hass auf schwul, dass sie eben Männer lieben. Das ist nur sekundär, das finde ich, wird hier nochmal ganz deutlich. Sondern das, was das Problem ist, ist, dass sie die passive Rolle einnehmen, dass sie sich ficken lassen. Das ist das Problem, was hier aufgemacht wird. Und dass sie sich so und deswegen auch so geben wie Frauen, also dann eben auch truntig sind und so. Und dann sagt ja dieser eine schimmernde stimmt, eine Transe ist schlimmer als ein Schwuler, wenn er sich ansonsten wie ein Mann benimmt. Und so hat man es ja auch mit unseren Politikern, also als Tunte könnten die jetzt dann nicht auftreten, dann würden sie jetzt auch keine Politiker werden. Also, und Tunten haben selbst schwulen Bewegungen haben die oft ein Problem und werden da eben verlacht und so weiter. Genau, aber ein normaler Schwuler, was immer das sein soll, ne, das ist wahrscheinlich einer, der sich nicht tündig benimmt in ihren Augen. Ja, der wird dann, der geht gerade noch und wird dann so als Zwischending irgendwie wahrgenommen. Ja, weil meiner Ansicht nach kann dieses mit dem Zwischending eben so gelesen werden. Ja, aber der ist eben kurz davor. Wir, wenn wir heterosexuell sind, wir kommen erst gar nicht in die Versuchung, dass wir uns ficken lassen. Wir werden immer die aktive Rolle einnehmen, während die, da weiß man es halt nicht genau. Da kann es eben sich auch ändern. Die sind zu nah dran. Genau, wo wir jetzt in der Gegenwart waren, würde ich jetzt etwas in die Vergangenheit zurückweichen. Ja, würde einen Exkurs machen in die griechische Antike. Das ist jetzt vielleicht ein großer Sprung. Aber bei Michel Foucault in Sexualität und Wahrheit 2, die Sorge um sich, hat er genau dieses Verhältnis von Aktivität und Passivität bei Homosexuellen und der bürgerlichen, damit bürgerlichen Männer im alten Griechenland ziemlich gut beschrieben. Und deswegen, weil ich denke, dass ja in diesem antiken, in der antiken Art und Weise damit umzugehen, man auch noch sehr viel heute finden kann. Und das aber damals, weswegen ich darauf zurückkomme, damals halt viel offener ausgesprochen worden ist, weil Homosexualität nicht ganz so verdrängt war, wie es eben heute ist. In Griechenland war eben Homosexualität bei Männern relativ verbreitet, wie ihr wahrscheinlich auch schon mal gehört habt. Also es gab aber nur eine bestimmte Form von Homosexualität wurde erlaubt oder wurde gesellschaftlich toleriert. Und diese Form, die toleriert worden ist, war, wenn ein Jüngling von einem älteren Mann quasi protegiert worden ist. Dieses galt als okay. Dabei durfte aber der ältere Mann nur die aktive Rolle einnehmen. Der Junge musste eine passive Rolle einnehmen. Also der musste der sein, der begehrt wurde. Dies durfte aber nicht so weit gehen, dass er so zum passiven Spielball der Lüste des Älteren wurde. Also er musste schon gucken, dass er irgendwie so seinen Ruf bewahrt und sich nicht vollkommen aufgab dafür. Er durfte Geschenke annehmen, aber auch nicht zu teure und so weiter. Und also er durfte sich nicht vollkommen aushalten lassen. Es ist jetzt quasi, ich finde es so ähnlich zu sehen wie heute irgendwie vielleicht bei oder vielleicht auch zu früheren Zeiten bei jungen Mädchen, die eben auch zwar begehrt werden mussten, aber eben nicht zur Schlampe werden durften. Und so ähnlich kann man sich das vielleicht auch bei diesen jungen Männern vorstellen. Ja, und dieses Verhältnis der bürgerlichen Männer zu diesen Jungs war eben auch keines, was so ein so einen sexuellen Akt haben durfte, wie man heute, also Analverkehr durfte man nicht haben, sondern man hat sich irgendwie so gerieben aneinander. Weil genau das, diese Passivität durfte halt überhaupt nicht, also die durften nicht vollkommen passiv werden. Und dieser Analverkehr war dann eben mit aktiv und passiv, da wäre es dann quasi zu krass geworden. Ja, und auch hier in der bürgerlichen, in dieser griechischen Antike, wo wir sagen würden, oder wo ich sagen würde, sowas wie bürgerliche Gesellschaft seinen Anfang genommen hat, war das Verhältnis zu den Sexualpartnern auf Hierarchie angelegt und hatte sich moralisch an dem Ideal des aktiven Begehrens zu orientieren. Eine Unterscheidung zwischen homosexuell und heterosexuell gab es in diesem Sinne nicht. Vielmehr verlief die Linie zwischen dem akzeptablen Anerkannten und dem Verworfenen, zwischen Aktivität und Passivität, sowie zwischen maßvollem Umgang und maßvoller Übertreibung. Der freie Bürger hatte in Bezug auf seine Sexualpartner die aktive Position einzunehmen. Die Unfreien waren die Frauen und die Sklaven. Die Frauen waren die Passiven und die Sklaven waren auch passiv. Genau. Und dann eben war nur dieser Junge, der dann eben zwar homosexuell sein durfte, aber er musste dann diese passive Rolle überschreiten. Er musste dann zu einer aktiven Rolle auch werden, wenn er dann in der bürgerlichen Gesellschaft eintreten sollte. Und hier ist eigentlich schon all das angelegt, was auch in der bürgerlichen Gesellschaft von heute mit Homosexualität verknüpft wird. Nämlich die Sorge, wenn man sich zu sehr auf Müßiggang einsetzt, wenn man zu sehr passiv wird, seinen passiven Trieben hingibt, dass man dann kein bürgerliches Subjekt mehr ist. Gerade indem der Jüngling sich der Gefahr der Passivität aussetzt, dürfen diese passiven Triebziele hier noch als bewusste erscheinen, damit er sich dann in der Abwehr ihnen gegenüber zum richtigen Mann entwickelt. In der bürgerlichen Gesellschaft dagegen gilt Homosexualität, die Liebe zwischen Männern, nicht mehr als eine Form von Sexualität unter anderem, sondern als das ganz andere, zur richtigen männlichen Sexualität. Es erscheint, als ob das Bedürfnis nach Homosexualität beim Mann in der bürgerlichen Gesellschaft vollkommen abgespalten wird. Um nicht in den Verdacht zu geraten, die passive Rolle einzunehmen, muss die Homosexualität als Ganze abgewehrt werden. Genau, also die These ist eben die, kann man vielleicht verkürzt zusammenfassen, dass tatsächlich alle homosexuelle Anteile haben, da jetzt auch egal, Männer, Frauen und so weiter, und auch alle natürlich weibliche und männliche Anteile haben, und dass man aber um eben und in diesem Prozess der Sozialisation eben diese eigenen homosexuellen Anteile eben überwinden muss. Die bleiben aber erhalten. Ne? Die bleiben erhalten und die drängen eben immer weiter nach und müssen aber auch immer weiter dann verdrängt werden. So, und dasselbe gilt für die gleichgeschlechtlichen Anteile, dass man eben genau, dass eben auch Frauen quasi ihre männlichen Anteile und Männer ihre weiblichen Anteile, was immer das ist, das kann man später noch diskutieren, aber dass sie das eben auch haben und auch immer weiter verdrängen müssen. Genau, dieses ist jetzt irgendwie sehr angelegt an Judith Butler, die das in Körper vom Gewicht ziemlich ausgeführt hat, die das aber wiederum auch von Freud übernommen hat, der eben auch von so einer gebürtlichen Bisexualität ausgibt, die man eben dann in dem Prozess des Ödipus eben verdrängen muss. Genau, und es geht eben bei der Angst, kann man sagen, bei der Angst der Männer zu verweiblichen, ist eben dann, um weiter mit Freud zu sprechen, immer diese Kastrationsdrohung mitgemeint. Und die führt eben dazu bei, diese Verdrängung immer aufrechtzuerhalten. Was man sagen kann, was Kastrationsdrogen dann ist, ne, was man damit genau meint, ist ja eigentlich genau, also in meinen Augen genau dieses, dass man eben, dass eben mit diesem Penis haben auch eine gewisse Form von Handlungsfähigkeit mit einhergeht, ne, dass man denkt, damit kann man es schaffen, kann man die Kontrolle und seine eigene Handlungsfähigkeit aufrechterhalten. Dann kann man sagen, dass die Männlichkeit in der bürgerlichen Gesellschaft jedoch so schwach angelegt ist eigentlich, dass man eben auch immer Angst hat, sie zu verlieren. So, also dass es deswegen auch diese Angst so groß ist, dass sie oft in Hass umschlägt. Ja, und deswegen nochmal zurück zu den Jugendlichen aus der Studie, um das nochmal für heute quasi so zu übertragen. Ja, hier ist nochmal diese bekannte "Es ist egal, aber" Klischee-Zitat. Ja, da werden sie gefragt, ob sie irgendwas haben gegen Homosexuelle. Da sagen sie, ja, wenn die das so wollen, ist ja jedem selbst überlassen. Ich finde auch, dass jeder selbst wissen muss, ob er schwul sein will oder nicht. Ja, logisch, solange der mich nicht anfasst, ist das in Ordnung. Stell dir mal vor, dass ein Schwuler dich anschätschelt, dass er dich so richtig angrabbelt und anmacht. Ich glaube, dann würde ich austicken, dann würde ich einmal so richtig die Meinung sagen, wenn es sein muss, ihm eine klatschen. Jawohl. Also das, finde ich, ist so das perfekte Beispiel, wie quasi diese Toleranz, diese oftmals nach außen vorgetragene Toleranz, doch sehr an der Oberfläche nur besteht und darunter quasi sofort eigentlich der Hass irgendwie ausbricht. Ne? Also weil dieses, ja, stell dir mal vor, dass ein Schwuler dich antätschelt, dass er sich so richtig angrabbelt und anmacht. Ja, das wird in der Doku eben, wird es ja auch nochmal mit der Dusche gesagt, wenn ihr euch erinnert. Der eine sagt, ja, wenn ich aber mit dem in der Dusche stehen würde. Es gibt noch einen anderen Fußballer, der sagt, ja, und wenn ich mich dann bücken würde nach der Seife, das würde sich ja niemand mehr trauen in der Dusche quasi. Also das sind, also ich würde sagen, das sind alles auch so Fantasien, die man, wenn man, die man auch so interpretieren könnte, dass es auch sein kann, dass sie eben auch sagen, ja, ich will eigentlich, dass das passiert. Also dass es eigentlich hier, wenn man so psychoanalytisch sagt, dass sie ihre Wünsche eigentlich damit aussprechen und ihre Wünsche danach, dass sie halt irgendwie auch mal genommen werden würden, dass sie auch, dass ihnen auch mal jemand, dass sie von hinten einer mal nimmt. Und dass dieses aber, dass sie dieses halt nicht ertragen und deswegen immer mit Hass reagieren müssen. Und dann ja auch mit Gewalt direkt, ne? Ich würde ihm eine klatschen. Ja, so kann man es nochmal zusammenfassen, dass es vielleicht darum geht, dass man, ja, dass eben Mann werden in der bürgerlichen Gesellschaft auch ein ganz schön anstrengender Prozess ist. Ne? Dass es ja auch nicht nur ein Spaß ist oder so, ne? Sondern dass man tatsächlich, ich meine, dasselbe gilt natürlich auch für Frauen, aber dass man ja tatsächlich einiges erbringen muss, um in der bürgerlichen Gesellschaft bestehen zu können, dass man gewisse Leistungen einen abgefordert werden, quasi vom Kindergarten an, dass man bestimmte Fähigkeiten erbringen muss, die gehen einher, dass man eben lernen muss, ja, dass man lernen muss, pünktlich zu kommen, früh aufzustehen, dass man eben vor allem seine Bedürfnisse eben nicht ausleben darf, sondern die Schule gehen und dann Hausaufgaben machen und so weiter. Und dann hat man vielleicht in der Jugend so ein bisschen freie Zeit, die man dann, auch mal sich ausleben darf. Aber auch dann muss man ja auch wieder zurückkommen und dann quasi tatsächlich irgendwann ernst des Lebens und 40 Stunden arbeiten und so weiter. Und dass dieser Anspruch, den es da gibt, und dass sie sich ja auch diesen Anspruch selber setzen und dass dieser Anspruch eben und dieses, das zu erreichen und ja auch erreichen zu müssen, um nicht unterzugehen in der Gesellschaft, dass das eben genau immer mit der Angst verbunden ist, auch abzusteigen. So. Und dass es verbunden ist damit, weil ich als also die Angst, als Obdachloser auf der Straße zu landen und es psychisch nicht mehr auszuhalten und schizophren zu werden. Genau, diese Angst, dass man das nicht schaffen kann, das geht immer einher, auch mit der Angst, dass man es nicht schafft, mehr die Kontrolle über sich selber aufrecht zu erhalten. Und es eben nicht mehr aushält. Und weil man das eben dann nicht in einem irgendwie fortschrittlich emanzipatorischen Akt oder mit anderen politisch versucht zu erkämpfen, dass es nicht mehr so sein sollte in dieser Gesellschaft, also dass man sich eine andere Gesellschaft vorstellt, die nicht irgendwie nur auf Disziplin und Leistung beruht ist, sondern sich mit der halt irgendwie so überaffirmiert, ne, und die affirmiert. Deswegen aber der Wunsch trotzdem bestehen bleibt. Der Wunsch bleibt bestehen, dass es anders werden soll, dass man was anderes möchte, dass man zumindest wie auch immer verdruckst, der Wunsch bestehen bleibt. Ne? Der Wunsch bleibt vielleicht bestehen, indem ja, man möchte einfach auch nur abhängen, nichts mehr machen oder als Depression oder sowas. Und der Wunsch drückt sich dann vollkommen verquer aus und in sowas wie, ja, aber es gibt Leute, und das ist dann psychoanalytisch gesprochen eine Projektion, andere können schon das, andere dürfen das, was ich nicht kann. Und das ist dann eben die Projektion auf die Frauen, die nur rumliegen müssen, nichts tun, vielleicht nur schön sein müssen, dass das natürlich auch, dass natürlich Frauen genauso anstrengende Sachen, wenn nicht noch anstrengender und dafür noch weniger Belohnung bekommen, das ist deswegen ist es ja auch eine Projektion, weswegen sie mit der Realität nicht so viel zu tun hat. Und genau diese Projektion gibt es eben auch auf Schwule. Und auf Schwule genau, weil sie dann eben zu Frauen gemacht werden und an diesen Schwulen besonders leicht zu sehen ist, ja, auch die Männer könnten auch so sein wie Frauen. Also wie wir vielleicht letzte Woche schon gehört haben, dass da auch eine ganze Menge an Neid drin steckt. Und weil dieses nicht wahr werden muss, muss dann eben dieser Hass, der dann auch in Gewalt und Vergewaltigung führen kann. Noch einen Satz, wie das dann zu Frauen geht, oder meine These darum, wie das mit Gewalt gegen Frauen zu tun hat, ist genau der Punkt, dass eben ja in der Sexualität eben gerade das der Punkt ist, in dem Frauen eben immer wieder auch zu diesem passiven Objekt gemacht werden müssen. Und da würde ich sagen, obwohl es natürlich nicht das Gleiche ist und nicht in eins geworfen werden kann, aber das zwischen quasi, was wir so unter normaler bürgerlicher Sexualität mit so Missionarstellungen und Frau Liga und der Mann ist so aktiv, wie sich die Jungs das hier auch vorstellen, und eben eine Vergewaltigung, die diese Passivität quasi auf gewaltsame Weise immer wieder herstellen will. Ne? Das ist natürlich auch dieses in der Vergewaltigung, ich nehme mir einfach die Frauen und deswegen mache ich sie ja schon passiv. Also sie sollen quasi die sein, die überhaupt keine Aktivität mehr haben. Weil auch genau diese Aktivität oder die mögliche Aktivität der Männer bei den Männern immer ganz viel Angst auslöst. Das finde ich auch ganz interessant, wenn man das so auf, wenn ihr mal in so Blogs reinschaut, wo es um männliche Aktivität und weibliche Passivität geht, gibt es immer ganz viele Männer, die sagen, sie wünschen sich, dass die Frauen aktiver sind. Und ganz viele Frauen, die immer schreiben, ja, wenn wir aktiver sind, dann kriegen die Männer Angst vor uns. So, und das ist irgendwie so ungefähr vielleicht die Konstellation, in der man sich das vorstellen kann. So einerseits der Wunsch danach, auch mal genommen zu werden, andererseits immer das auf gar keinen Fall zulassen zu können. Genau so würde ich sagen, hängt tatsächlich der Hass auf Homosexualität und der Hass auf Frauen hängt tatsächlich sehr eng zusammen. Und das eine ohne das andere ist irgendwie kaum zu denken und kaum möglich. Und muss halt eben beides gleichzeitig bekämpft werden. Kann aber nicht, und das die These kann einfach nicht bekämpft werden durch irgendwie so naive Aufklärung. Weil was auch klar ist, es ist eigentlich egal, wie viele schwule Politiker und in der Öffentlichkeit oder Popstars es gibt. Das hat wenig damit zu tun, wie es für die Subjektivität des Einzelnen ist, ne? Und wie sich die Einzelnen eben belästigt fühlen. Und ja, ich würde sagen, was man ändern kann, so wäre natürlich irgendwie eine Aufklärung, aber die Aufklärung dürfte dann nicht sein, ja, Schwule sind auch okay, ne? Sondern die Aufklärung müsste eigentlich viel mehr so sein, ja, wir sind alle schwul, wir sind alle lesbisch, ne? Es gibt keine klaren, eindeutigen Identitäten, und das muss man halt auch dass man das akzeptiert, so, und also auch in sich auch akzeptiert. Das hört sich dann also erstmal ein bisschen auch therapeutisch an, was aber, denke ich, für jeden Einzelnen dieser Prozess auch irgendwie erstmal so irgendwas mehr Therapeutisches hat, aber insgesamt zu lösen, ist es natürlich nur in einer Gesellschaft, die halt nicht mehr auf Leistung basiert ist und in der Männer halt nicht die Ernährer sein müssen und die Frauen hauptsächlich für die Kinder zuständig und noch zusätzlich vielleicht ein bisschen jobben. So. Und erst dann, wenn diese Rollenzuschreibung auch nicht mehr ist, dann erst dann würde so ein Hass auf Frauen und Schwule vielleicht irgendwann mal aufhören. Okay, vielen Dank. So, Fragen. Hallo, also vielen Dank erstmal für deinen Vortrag und die Beispiele, die du genannt hast, in denen Homophobien heutzutage und früher immer wieder aufgetreten sind. Gleichzeitig ist das auch der Punkt, an dem ich mich irgendwie während des Vortrags die ganze Zeit gestört habe. Irgendwie waren das banale Schulhofsituationen, die dargestellt wurden, die natürlich in der Studie irgendwie Fuß gefasst haben und die mir als Ausgangslage irgendwie so ein bisschen voyeuristisch angemutet haben. So dieses, wir erheitern uns an vielleicht profanen, homophoben Beispielen und kritisieren quasi etwas, wo ich davon ausgehe, dass die allermeisten, die hier sind, quasi schon diese Kritik an sich schon dabei haben. Und mir hat irgendwie so ein bisschen die Konsequenz und Alltagstauglichkeit gefehlt, wie man jetzt vielleicht tatsächlich da rausgeht. Und das, was jetzt am Ende noch quasi zum Schluss angekommen ist, wäre vielleicht jetzt ein ganz spannender Punkt gewesen. Okay, wie gehen wir damit um, dass wir diese Erkenntnis, dass Homophobie vorhanden ist und von vielen Leuten irgendwie noch nicht so ernst genommen wird. Und ja, da wollte ich irgendwie anfragen, okay, was wäre jetzt vielleicht wirklich so dieser praktische Punkt, an dem man jetzt quasi mit diesem Grundwissen jetzt irgendwas Umsetzbares machen könnte? Danke. Also es ging mir gar nicht darum, die jetzt vorzuführen, die Jungs, und ich finde die auch gar nicht so banal, obwohl die jetzt irgendwie Sachen sagen, die sicherlich relativ üblich sind, fand ich tatsächlich eher, dass die relativ deutlich aussprechen, wie eigentlich sowas wie Männlichkeit hergestellt wird und wie sie sich das denken. Und das fand ich in der Tat relativ schlau, muss ich sagen. Also, ne, so, in linker Szene muss ich mich immer wieder darüber streiten, inwieweit Männer und Frauen biologische Kategorie ist. Die haben das relativ gut drauf, dass das keine rein biologische Kategorie ist und dass das sogar eng zusammenhängt und so weiter. Also ich fand die gar nicht so blöd. Und klar, die Frage, was man da tun kann, da habe ich dann jetzt einige Sachen zu gesagt. Vielleicht fällt euch ja auch noch was zu ein. Also. Ich hätte noch eine Frage und eine Anmerkung. Ich hoffe, ich kann mich kurz fassen. Bei der Frage geht es mir darum, Homophobie tritt ja auch bei Frauen auf. Also es ist ja jetzt nicht eine reine männerdominierte Geschichte. Ich denke jetzt ganz oft an diese Interviews, die man im Fernsehen sieht, mit denen jetzt meistens Familien oder so provokant mit dem Thema Homosexualität irgendwie zusammengebracht werden, wo dann auch wie man sie sich vorstellt, ich würde einfach jetzt stereotyp sprechen, das geht mir leichter von Hand, wenn so die typischen Familienfrauen dann auch sagen, dass sie das eklig finden. Meine Frage wäre, woher kommt das? Weil es kann ja jetzt nicht aufgrund der unterdrückten Sexualität sein, oder es kann ja jetzt auch eventuell nicht... Also deswegen frage ich genau, dass du es mir gleich beantwortest. Vielleicht kannst du mir das einfach so beantworten. Und ob da vielleicht Homophobie eventuell doch noch einen anderen Input hat oder ob das daher kommt, dass die Frauen eventuell in einer männerdominierten Welt quasi sozialisiert wurden und es dadurch entstanden ist. Und die Anmerkung war, ich hatte ein bisschen ein Problem mit der Homophobie begründet auf der Passivität, weil sowohl bei den Jugendlichen auf dem Schulhof als auch bei den Fußballern hat man ja gesehen, dass die auch eine Angst vor der aktiven Rolle haben. Wenn die zum Beispiel mit Schwulen duschen, haben sie ja nicht Angst vor der passiven Rolle, sondern haben sie ja plötzlich Angst vor einer aktiven Rolle, die ihnen irgendwie zu nahe tritt oder die sie vielleicht irgendwie in dem Moment, wie übersteigen könnte in ihrem Männlichkeitsgefühl, also dass sie nicht mehr irgendwie die dominante Rolle spielen, sondern sich irgendwie untergeordnet fühlen. Und ich hatte auch ein bisschen ein Problem mit der These, dass sozusagen der Hass auch aus einer unterdrückten Sexualität kommt. Also aus meinem anti-homophoben Weltbild würde ich jetzt sofort sagen, ja, stimmt, könnte sein. Wenn ich mir aber die Gegenthese einfach anschauen würde und würde sagen, okay, alle heterosexuellen Männer haben wahrscheinlich eine entwickelte Homophobie aufgrund der unterdrückten Sexualität, haben dann auch homosexuelle Männer eine unterdrückte heterogene Sexualität. Und das wäre was, wo ich dann schon wieder sagen würde, das finde ich sehr, sehr kritisch, da was Unterdrücktes zu unterstellen, weil man dann ja auch Schwule quasi sofort Bi nennen würde, weil man sagen würde, okay, eigentlich gibt es ja keine komplette Hetero- oder keine komplette schwule Seite, sondern es gibt halt nur eine Bi-Richtung. Und da wäre meine Frage, ob du das dann auch so siehst. Ja, das waren jetzt ziemlich viele Sachen. Ich muss überlegen, wo ich anfange. Ja, natürlich sind auch, also ich würde sagen, auch Frauen sind die allermeisten homophob und auch tatsächlich auch da ist es mehr gegenüber Männer gerichtet als gegenüber Lesben. Ist zumindest auch so meine Erfahrung. Ich arbeite ja auch mit Jugendlichen zusammen. Und da ist es aber, läuft es auch nach demselben Prinzip quasi. Also, dass man auch da, also zumindest bei den jungen Frauen, bei denen ich also Homophobie stark ausgeprägt erlebt habe, war es eben auch so, dass die Männer eben, also das Schwulsein schnell mit tuntig und nicht männlich und dass das eben das war, was irgendwie eklig gefunden wurde. Und dass eben da auch eher Homosexuelle, die sich irgendwie eher männlicher benahmen, davon ausgeschlossen waren. Und ja, die These, warum das bei den Frauen so ist, warum die sich quasi, also da mir vielleicht erstmal so eine spontane These, dass sie sich quasi auch so eine Überaffirmation mit ihrer Rolle und mit dem, ja, ist aber jetzt ein bisschen auch ins Blaue gesprochen, also eine Überaffirmation mit auch so patriarchalen Rollenmuster und deswegen das halt auch, also, ne, dass die eben auch diese Rollen, klar getrennt haben wollen und auch Angst haben vor der Verwischung. So. Aber du hast natürlich recht zu sagen, warum, also ne, wenn man sagt, die Frauen müssen natürlich tatsächlich, müssen sie sich ja auch genauso kontrollieren wie die Männer. Das ist ja nicht so, oder sogar teilweise auch noch mehr, weil tatsächlich ja es für Frauen viel häufiger der Fall ist, wenn sie halt häufigen Geschlechtsverkehr haben, immer noch als Schlampe angesehen werden, dass sie eben sich tatsächlich irgendwie auch da auch schon in der Pubertät viel mehr disziplinieren müssen. Und dass sie dann auch irgendwie Sorge haben, irgendwie ihre und Wünsche haben, Kontrolle zu verlieren und so weiter, ist klar. Aber sie haben auch noch die Möglichkeit, also sie haben eher die Möglichkeit oder ihnen wird es auch eher zugestanden, dann wiederum auch meine Kontrolle zu verlieren oder emotionaler zu sein und so weiter. Deswegen ist das ein bisschen ambivalenter, würde ich sagen, die Homophobie bei den Frauen und vielleicht auch nicht ganz so stark verbreitet wie bei Männern. Die andere Sache war mit der, mit dann denen, ob alle Bi sind und auch die schwulen Männer Bi sind. Ja, sicher, ne? Also klar, und natürlich müssen die auch ihre heterosexuellen Anteile verdrängen, aber ich weiß auch nicht, was daran jetzt das Problem sind. In der Regel werden sie deswegen nicht gewalttätig gegenüber Heterosexuellen, weil was dazukommen muss, ist natürlich noch diese gesellschaftliche Abwehr gegen gegen Homosexuelle. Was allerdings tatsächlich, was man auch in schwulen Szenen findet und wo zum Beispiel irgendwie Patsy Lamour so zugearbeitet hat, wenn der euch was sagt, also, dass es eben so einen Hass in der schwulen Bewegung auch gegen Tunden gibt und dass es da auch diese Bewegung gibt, dass man sich dass man sich eben auch da eben besonders männlich sogar gibt, besonders zeigen will, dass man eben Kontrolle hat, dass man eben besondere Stärke irgendwie hat und deswegen auch so Lederklamotten und so weiter drin und dass eben auch Tunden in der schwulen Szene auch ziemlich diskriminiert werden und so. Und da würde ich sagen, sind eben Schwule nicht die besseren Menschen, ist ja irgendwie auch klar, sondern eben auch welche, die eben oft in die Opferrolle geraten, aber deswegen selber nicht irgendwie besser werden. So. Also du hattest es ja gerade eben schon angesprochen in der Antwort auf die Frage und auch im Vortrag vorhin schon, dass femininere Schwule in der Gemeinschaft der schwulen Männer vor allem von traditionell maskulineren Schwulen meistens, also oft als minderwertiger oder halt auch ein bisschen mit Abscheu gegenüber betrachtet werden. Nun wäre meine Frage an dich, wie denkst du rationalisieren, dass Menschen, die aufgrund ihrer eigenen Sexualität, aufgrund der wahrgenommenen Weiblichkeit ihrer eigenen Sexualität stigmatisiert werden, wie rationalisieren, dass solche Menschen andere Menschen aufgrund ihrer wahrgenommenen Weiblichkeit auszugrenzen und zu stigmatisieren? Ja, eigentlich so, wie Conny Littmann das ja auch gemacht hat, ne? Also, das ist ein Vorurteil. Es ist ja auch ein Vorurteil, ne? Aber, und dann zu sagen, ja, wir sind richtige Männer, so, ne? Und das auch immer wieder zu beweisen. Und, klar, und so, finde ich, hat es dann eben auch tatsächlich bei Conny Littmann auch was anderes, als wenn das jetzt Uli Hoeneß sagen würde, ne? Also, weil Uli Hoeneß sich nicht ständig damit konfrontiert sehen muss, dass er kein richtiger Mann ist. Ne? Vielen Dank für den Vortrag erstmal, ich fand ihn toll. Eine Frage, ich glaube, deine letzte These war, keine bürgerliche Gesellschaft ohne Homophobie und Frauenhass, beziehungsweise die dazugehörigen Subjektkonstitutionen. Mich würde dann interessieren, was du von Bewegungen hältst, die versuchen, innerhalb bürgerlicher Gesellschaften dieses Problem anzugehen. Mir würde da zum Beispiel Queer einfallen. Was machen die? Ach, okay, also in meinem nicht so viel wissenden Vorurteil, dass versucht wird, diese Subjektivität vielleicht zu nivellieren. Ja, sowas. Also klar, was ich jetzt nicht sagen würde, dass wir jetzt mit allem bis zur Revolution warten, das wäre ja irgendwie albern. Mir geht es schon darum, auf Revolution zu agitieren, aber nicht als einziges, weil sieht ja nicht so aus, ob sie so nah jetzt dran wäre irgendwie. Ne? Und deswegen, klar, es gibt in dieser Gesellschaft, also ich meine, die meisten, die hier sitzen, denke ich mal, wenn sie sich vielleicht nicht von sagen können, dass sie komplett vor Homophobie oder Frauenhass gefeit sind, das sind wir sicherlich alle nicht, genau wie nicht vor Rassismus und Antisemitismus, aber und so weiter, aber natürlich geht es darum, das auch quasi in sich, bei sich und eben versuchen auch darüber aufzuklären und das ist ja auch bis zu einer gewissen Weise möglich. Ich würde nur sagen, wenn es komplett geschafft ist, da wird dann der Unterschied von Qualität in Quantität irgendwann umschlagen und dann wollen die Leute hier auch nicht mehr mitmachen. So, ne? Weil ich glaube, eine gewisse Form von Affirmation, das war ja auch die These, ist ja auch notwendig, um so eine Homophobie und Frauenhass zu entwickeln. Wenn du das gar nicht, also ne, wenn du diese Affirmativität eben ablehnst, heißt es noch nicht, dass du nicht homosexuellenfeindlich oder frauenfeindlich bist oder so, das wissen wir alle, ne? Da muss auch noch eine ganze Menge dafür getan werden. Und deswegen, natürlich finde ich das richtig, das zu machen. Das ist bloß meistens oder wird dann oft dieser andere Teil eben zu sagen, ja, es hat eben auch seine Grenzen und so. Das wird dann in vielen Bereichen dann eben auch nicht so gemacht. Und das kann man ja auch nicht. Zum Beispiel, wenn du jetzt irgendwie an Schulen gehst und da machst du jetzt so Projektarbeit oder so, klar, dann wird es ja auch irgendwann schwierig zu sagen, ne, inwieweit geht man da mit Kapitalismuskritik und so. Ne? Also, das muss man aber dann das muss man sich je immer konkret im Einzelfall irgendwie angucken. Ne? Was will man da auch erreichen im konkreten Fall und so weiter. So, noch weitere Fragen? Ich hätte noch eine Frage zum Zusammenhang von Männlichkeit und kapitalistischer Subjektkonstitution. Das hast du ja schon angesprochen, mit dieser Angst vor Passivität oder dem vielleicht etwas vagen Begriff des Leistungsdrucks. Ob du da vielleicht nochmal genauer drauf eingehen könntest, wo du da den Zusammenhang siehst, wie der Hass oder die Abwertung von Weiblichkeit und Homophobie mit dem Kapitalismus und der Sozialisation im Kapitalismus zusammenhängen könnte oder kann. Ja, versuch das irgendwie mal kurz zu machen. Also es soll darum gehen, dass man eine bestimmte Form von Kontrolle des eigenen Selbst erkennt so oder leistet und dass das eigentlich das ist, was seine eigene Natur, kann man irgendwie auch sagen, zu kontrollieren. Aber was diese Natur ist, ist die These, muss erstmal in diesem Sozialisationsprozess auch irgendwie erstmal hergestellt werden. Also so eine Sexualität, die dann, wie es dann bei Freud ist, so als besonders drängender Trieb irgendwie erscheint, der dann im nächsten Schritt erstmal kontrolliert werden muss. Und dass das eigentlich das ist, was bürgerliche Subjektivität in dieser Gesellschaft irgendwie auszeichnet. Und das ist ein langer Prozess, der dauert ja hier quasi, kann man sagen, fast 30 Jahre. Ne? Oder vielleicht mittlerweile auch ein bisschen weniger. Die Leute werden ja viel krasser heutzutage noch in Leistung, Kontrolle und so weiter gedrückt, müssen viel früher lernen, noch sich selbst stark zu kontrollieren und eben nicht, man kann das sicherlich sehr ins Detail gehen und sehr psychoanalytisch auffassen, aber irgendwie finde ich, es geht jetzt auch ein bisschen zu weit. Also eigentlich geht es eben darum, dass man irgendwie lernt, seine Bedürfnisse, die man hat, dass man die halt dem unterordnet, quasi, was als gesellschaftliche Funktion von einem erwartet wird. Und dass das, was von einem erwartet wird, genau das ist quasi einerseits als Mann eben Arbeiter zu werden, aber genauso eine Familie zu gründen und da diese Ernährerposition irgendwie einzunehmen. Und dass das ein sehr langer, schwieriger Prozess ist. Und als Frau muss man natürlich auch lernen, dich zu kontrollieren, um dann am Ende auch Mutter zu werden auf der einen Seite und aber auch arbeiten zu gehen und irgendwie beides zu schaffen. Und genau das zu sagen, das bedarf halt Kontrolle der eigenen Natur. Und in unserer Gesellschaft und fast in allen Gesellschaften ist diese Kontrolle immer über Sexualität gelaufen. Also eine Sozialisation verlief immer über die Kontrolle der Sexualität, wenn auch in unterschiedlichem Ausmaße. Und weil wir überall bisher herrschaftsförmige Gesellschaften hatten. Und erst eine Gesellschaft, in der es keine Herrschaftsförmigkeit mehr gibt, müsste eben auch diese Sexualität nicht mehr kontrollieren. Das heißt nicht allein, um in Foucault'scher Sprache zu bleiben, nicht, dass sie allein unterdrückt wird, sondern dass sie auf eine spezifische Weise hergestellt wird, um sie dann tatsächlich kontrollieren zu können. Aber sie heißt nicht, dass sie allein unterdrückt wird. Ne? Das wäre ja zu heutigen Zeiten auch etwas strange, das zu behaupten. So, aber sie soll eben auf bestimmte Wege geleitet werden. Wenn man denkt, ein kleines Kind ist irgendwie noch so ein Babypolymorph pervers, es kann überall irgendwie Lust empfinden und dann wird es irgendwie im Laufe der Zeit auf diese genitale Sexualität reduziert und genau, das gehört eben alles dazu. Ne? Lernt, dass es nicht irgendwie 10 Leute lieben soll, sondern nur einen und so weiter. Und dass es das auch nicht ständig machen soll, und sondern irgendwie, dass es eben auch 8 Stunden in der Schule sein muss und so weiter. Und das ist alles, was damit gemeint ist. So. Da kann natürlich, also heutzutage kann man ja auch sagen, hat dieser Prozess auch einerseits noch immer Sexualität als das, was immer noch irgendwie kontrolliert wird und was immer in eine bestimmte monogame, heterosexuelle Form gepresst wird. Aber natürlich geht es viel weiter. Also, ne, so, also ständig, also wir haben ja so eine Subjektivität entwickelt, in der wir uns ständig Gedanken machen über, was wir essen, ob wir rauchen, wie lange wir ausgehen und so weiter. Also, ne, du müsstest eigentlich quasi, also, seit so eine Subjektivität irgendwie entwickelt, die meisten Leute sich den ganzen Tag fragen, ob sie das machen, ob das richtig ist oder nicht richtig und ob das den gesellschaftlichen Ansprüchen irgendwie genügt, ob sie da noch arbeiten gehen können oder jenes. Ja. Also kann man vielleicht sogar auf eine Art sagen, ja, ist eigentlich diese Form der Kontrolle noch viel stärker geworden, als sie es früher war, obwohl wir das oft selber eher andersherum wahrnehmen. Vielleicht würdest du die These aufstellen oder daran anknüpfend, wenn sozusagen die Rollenerwartung eine ist, das Ernährermodell in so einer bürgerlichen Familie zu haben, und sozusagen in den prekären Umständen, in denen wir leben, in denen auch die Bedrohung da ist, dass eben der sichere Arbeitsplatz keiner mehr ist oder eben sogar dieser gar nicht erst gegeben ist, dass deshalb sozusagen sich das möglicherweise auch in einer Überaffirmation der männlichen Rolle sozusagen äußert und eben sozusagen Homophobie vielleicht tatsächlich sozusagen auch nochmal ein Phänomen stärker wird und deswegen, genau. Ja, das wäre auf jeden Fall eine These von mir. Also das ist sowas wie eine krisenhafte Gesellschaft, in der auch, ja, ne, heutzutage ist das männliche Ernährermodell, ne, funktioniert ja nicht mehr. Also, ne, Männer können mit ihren Familien in der Regel keine, mit ihren Einkommen in der Regel keine Familien mehr ernähren. Und das ist ja auch ein Argument, was zum Beispiel im amerikanischen Wahlkampf, in Analysen zur amerikanischen Wahl immer wieder kam, dass eben dieses, dass die Männer da irgendwie, dass die Reallohnzuwächse auch bei den männlichen Arbeitern seit 30 Jahren stagniert sind, dass das tatsächlich auch ein wesentlicher Grund war. Und dass da eben, also, dass es immer genau dann umschlägt oder in Hass ausbricht, wenn sobald es irgendwie prekär wird, Männlichkeit, finde ich sehr naheliegend, muss ich sagen. So, gibt es noch weitere Fragen? Okay, dann würde ich sagen, das war's. Ich danke dir fürs Kommen. Vielen Dank für den Vortrag.